Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Ich war an allen Fronten, bei allen Truppen unserer glorreichen Armee. Eine Rede von Erzherzog Karl, dem österreichischen Thronfolger aus dem Jahr 1916. Der Erste Weltkrieg tobt. Und der K&K-Spross lobt den Zusammenhalt des Vielvölkerstaats. In den Augen aller Soldaten las man Kampfesfreudigkeit und Siegeszuversicht. Meine Familie ist ja sehr österreichisch orientiert gewesen. Ich glaube, alle Deutschen dort aus dieser Ecke. Und wenn man vom Reich, ja, dann, das waren die Piefkes. Und das waren irgendwie die ordinären Leute, die dann da hereingekommen sind und sich eingemischt haben. Also es war nicht direkt freundlich. Mein Vater war ein zwangspensionierter altösterreichischer Beamter mit einer Menge Kinder, einer ursprünglich reich gewesenen Frau, die aber wie alle Familien durch den Ersten Weltkrieg und die Kriegsanleihe alles Geld verloren hatte. Johanna Anderka aus Mährisch-Ostrau, dem heutigen Ostrava, und Johanna von Herzogenberg aus Aussig an der Elbe, heute Ustinat-Labem. Beide Damen sind sogenannte Sudetendeutsche. Ihre Berichte belegen, dass diese Volksgruppe sich bis weit ins 20. Jahrhundert nach Wien hin orientiert, nach Österreich, nicht Richtung Deutsches Reich. Die Regionen Böhmen und Mähren, die erst seit etwa 1920 nach dem Gebirge als Sudetenland bezeichnet werden, gehören bis 1918 zu Österreich-Ungarn. Der Begriff Sudeten ist politisch hochbefrachtet, anders als die rein geografischen Bezeichnungen Böhmen und Mähren. Wieso es am Ende des Ersten Weltkriegs zur Lossagung der Tschechoslowakei vom Habsburger Reich kommt, erklärt ein Blick ins 19. Jahrhundert. Der Kölner Osteuropa-Historiker Professor Manfred Alexander weist in seinem im Jahr 2008 erschienenen Überblickswerk »Kleine Geschichte der böhmischen Länder« darauf hin, dass es Spannungen in der einheimischen Bevölkerung seit dem Jahr 1848 gibt. Die Deutschsprachigen orientierten sich an Wien und an dem Kaiserhaus, beanspruchten damit aus der Tradition und der wirtschaftlichen Situation heraus die Führerrolle in den böhmischen Ländern, während die tschechische Bevölkerung mit dem Zentrum Prag versuchte, sich von dieser Bevormundung zu lösen. Und insofern ist das, was 1918 geschah, der Endpunkt einer Entwicklung, die viel länger dauert und die in verschiedenen Phasen zu einem harten Kampf um das Land Böhmen zwischen den beiden Sprachgruppen geführt hatte. Bäderschich Smetana, Ouvertüre zur Oper Libusche. Das Werk gilt als Nationaloper der Tschechen. Smetana, geboren 1824 in Ostböhmen, zählt zu den wichtigsten europäischen Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Am bekanntesten ist seine Tondichtung »Die Moldau« aus dem sinfonischen Zyklus »Mein Vaterland«. Smetana arbeitet vor allem in Prag, wo er auch 1884 stirbt. Die Entstehungsgeschichte von Smetanas Werk zeigt geradezu typisch eine Besonderheit der Kulturtradition Böhmens, nämlich Übersprachlichkeit. Ein gemeinsames ist etwa an folgendem Beispiel zu sehen, dass die tschechische Nationaloper Libusche von Smetana komponiert worden ist, der Text des Librettos aber von Josef Wenzig, einem Deutsch-Böhmen, geschrieben worden ist. Und dieser Text musste erst in Tschechische übersetzt werden, damit Smetana daraus eine tschechische Nationaloper komponieren konnte. Deutsch-Böhmen, Deutsch-Mährer und Deutsch-Schlesier sind die traditionellen Begriffe, mit denen sich die Menschen selbst bezeichnen. Geografisch gesehen sind diese Volksgruppen vor allem in den Grenzregionen des neuen Staates angesiedelt. Im Westteil, also Richtung Deutsches Reich und Österreich, sowie im Osten als vereinzelte Sprachinseln. Zum Beispiel rund um die Stadt Brünn, heute Brno. Wir leben jetzt seit 14 Jahren im Frieden. Ihr müsst jetzt keine Angst um euren Vater und den älteren Bruder haben, dass er im Tomáš Garrigue Masaryk, der tschechoslowakische Präsident. Seine Radiorede richtet sich an Schüler und will friedliches Zusammenleben fördern. Die Nationalpädagogik verhallt jedoch allzu oft im Alltag des Vielvölkerstaats. Wir werden den Frieden erhalten, wenn in der Gemeinde, im Bezirk, in den Ländern, in den Staaten die Menschen Freundschaft und gegenseitige Achtung erhalten werden. Tomasz Garik Masaryk, geboren 1850. Der Vater ist Kutscher und slowakischer Herkunft. Die Mutter, eine Köchin, hat deutschmährische Vorfahren. Masaryk studiert Philosophie in Wien und Leipzig, ist ab 1882 Professor in Prag und engagiert sich in der Politik. Seit dem Jahr 1900 sitzt er als Abgeordneter einer tschechisch-nationalistischen Partei im Reichsrat in Wien. 1914 geht Masaryk ins Exil nach Frankreich. Er wirbt bei den Alliierten für einen tschechoslowakischen Staat nach Kriegsende. Am 14. November 1918 wird Masaryk, der wegen seiner amerikanischen Frau den Mittelnamen Garik trägt, erster Präsident des neuen Staates. Als am 25. Oktober 1918 in Prag der neue Staat Tschechoslowakei ausgerufen wird, leben auf dessen Gebiet etwa 13,4 Millionen Menschen. Die deutschsprachige Bevölkerung macht etwa ein Viertel davon aus. Tschechen und Slowaken etwa zwei Drittel. Außerdem gibt es noch polnische, ungarische und jüdische Minderheiten. Der neue Staat ist also multiethnisch. Wichtig ist, politisch geben die Tschechen den Ton an, unterstützt von den Slowaken. Professor Manfred Alexander. Die Verfassung orientiert sich an dem französischen Staatsmodell. Sie kennt nur Staatsbürger tschechoslowakischer Nationalität. Und diese hatten alle demokratischen Rechte, wie das in einer normalen Demokratie auch üblich ist. Dazu kommt aber, dass die Sprachbesonderheit in der Weise berücksichtigt werden musste, als in der Administration, wo der Staat dem Bürger gegenübertritt, natürlich diese Unterschiede eine Rolle spielen. Da hat man eine Regelung eingeführt, dass die Minderheitensprachen in jenen Gebieten auch vor Gericht und in den Ämtern benutzt werden dürfen, wo die Minderheit mindestens 20% in einem Gerichtsbezirk ausmacht. Das klingt beruhigend. Doch bleibt bei der deutschsprachigen Minderheit eine Art Bedrohungsgefühl, dass diese Schutzrechte nicht greifen könnten. Denn in einigen Fällen wird die Größe der Gerichtsbezirke von den Behörden manipuliert, um Deutsch als zweite Amtssprache zu verhindern. Gleiches bewirkt die Einsetzung von tschechisch sprechenden Beamten in Dörfern, die fast nur oder ganz von Sudetendeutschen bewohnt werden. Johanna Anderka, die heute in Ulm lebt, berichtet vom Umgang ihrer Eltern und Verwandten mit der tschechischen Sprache. Sie haben immer dann tschechisch gesprochen, wenn ich was nicht wissen sollte. Wenn ich dann also tschechisch gehört habe, das war für mich immer wie so eine Art Gefahr, weil ich bin sehr behütet aufgewachsen worden. Ich hatte auch eine sehr angstbesessene Kindheit. Ich hatte schreckliche Albträume. Und wenn ich dann gehört habe, dieses Tschechische, es war also die schwarze Sprache. So ist das Land von Beginn an gespalten. Anfangs versuchen deutschsprachige Böhmen und Mährer, sich der Republik Österreich anzuschließen oder zumindest autonome Teilgebiete für sich zu reklamieren, was die Siegermächte des Ersten Weltkriegs allerdings verhindern. Im Überblick lassen sich für das erste Jahrzehnt der Existenz der Tschechoslowakei von Seiten der Sudetendeutschen zwei Phasen des politischen Handelns herausarbeiten, meint Manfred Alexander. 1918 kann man feststellen, Ablehnung, Auflehnung, dann eine Organisation des Widerstandes. Aber schon 1924 zeigt sich, dass die Verständigungsbereiten, die bis dahin den Mund nicht aufgemacht haben, sich äußern. Und es kommt dann neben den Negativisten, die sogenannten Aktivisten, die am Staat mitarbeiten wollen. Diese Kreise hat es immer gegeben, etwa im Bereich der Wirtschaft, wo man einfach wusste, dass man die Traditionslinie Böhmens auch unter den neuen Bedingungen fortsetzen musste. Sie haben sich nur nicht politisch geäußert bzw. sich nicht durchsetzen können. Vor allem jene politischen Kräfte, die konkrete Interessen, zum Beispiel von Bauern und Wirtschaft vertreten, zählen zu den Aktivisten, den staatsbejahenden Parteien. Dazu kommen eine christlich-soziale und eine sozialdemokratische Gruppierung. Ein Merkmal der Parteienlandschaft in der Tschechoslowakei ist, dass alle Weltanschauungen und Interessen, bis auf die Kommunisten, getrennt sind nach Sprachgruppen. Das führt zwar auf den ersten Blick zu einer verwirrenden Vielfalt, schafft aber auch Anknüpfungspunkte über die jeweiligen Schwesterparteien der anderen Sprachgruppen. Man muss ja davon ausgehen, dass die Politiker aus der Tradition des Wiener Kaffeehauses auch eine große Gemeinsamkeit hatten. Es gab immer neben dem Streit auch Gemeinsamkeit und Verständigung. Im Jahre 1926 kommt es zu einer Regierungsbeteiligung einiger sudetendeutscher Parteien als eine natürliche Entwicklung der Teilhabe am Staat. Das heißt, man ist nicht mehr bereit gewesen, nur noch mit Maximalforderungen in die Politik zu gehen, sondern auch mit kleinen Forderungen Schritt für Schritt, was eigentlich der Sinn von Politik ja ist. Wichtig ist, die Sudetendeutschen merken, dass ihre anfängliche Hoffnung auf eine Änderung der Staatsordnung im Ausland auf wenig Interesse stößt. Auch müssen die Vertreter des Deutschtums feststellen, das Deutsche Reich hat in den 20er Jahren größere Sorgen, als sie zu unterstützen. Als 1925 durch die Verträge von Locarno der langwierige Konflikt zwischen Deutschland und Frankreich beigelegt wird, zementiert das zugleich den Status quo in Mitteleuropa. Denn Frankreich ist der wichtigste Verbündete Prags. Wenn Deutschland gute Beziehungen nach Paris unterhält, bedeutet das automatisch, das Sudetenland ist für Berlin zweitrangig. Es gab vor der Regierungsbeteiligung sogar von Seiten der sudetendeutschen Parteien, und zwar der Negativisten, Wiederaktivisten, Bestrebungen, sich in Berlin zu vergewissern, dass man nun mit dem Eintritt in eine Regierung oder mit dem Kampf gegen diesen Eintritt nicht gegen reichsdeutsche Interessen, wie das damals hieß, verstoßen würde. Beides spielt zusammen. Die innere Entwicklung, die logischerweise auf die Beteiligung der Interessenparteien an eine Regierung hinauslief, wie die außenpolitische Orientierung nach dem Motto, die Landkarte Europas wird von außen jetzt nicht mehr verändert. So scheint das Vielvölkerexperiment Tschechoslowakei nach schwierigen Anfängen zwischen 1925 und etwa 1932 doch allmählich zu glücken. Das hochindustrialisierte Land erlebt eine Blüte, auch in der Kultur, den Büchern von Max Brod, Franz Werfel oder Franz Kafka und der Musik von Leoš Janáček. Die deutschsprachigen Bewohner, die die Gegebenheiten akzeptieren, erleben die Vorteile des Multikulturellen. Johanna von Herzogenberg über die Verhältnisse an ihrer Schule in Aussich an der Elbe, nahe der deutschen Grenze. 7 Bekenntnisse in einer Klasse mit 23 Kindern. Das war sehr aufregend, sehr spannend. Das hat mir auch so aufgezählt. Evangelisch AB, Augsburger Bekenntnis. Evangelisch HB, Helvetisch, also Reformierte. Konfessionslos gab es auch. Tschechoslowakische Nationalkirche. Altkatholisch, jüdisch, sehr viele, etwa ein Drittel, die auch in Religionsunterricht gegangen sind, und wir Katholiken. Es hat sich aber überhaupt nicht weiter ausgewirkt auf unser Zusammensein. Ich weiß nur die Magen, ich die kennt essen alle Tage, ich da vergess ich ganz auf mein Gewicht. Kennt ich so ein Milchspeis kriegen, lass ich alle stehen und liegen, denn auf die bin ich direkt erficht. Pobiteltatschkerl aus der schönen Tschechoslowakei schmecken noch viel besser als die feinste. Natürlich gibt es auch Nostalgie und Verklärung der Vergangenheit, wie dieses Kabarett-Couplet aus dem Jahr 1930. Dass die goldenen Jahre in Prag etwas länger dauern als in anderen Staaten Europas, liegt an der exportorientierten Wirtschaft der Tschechoslowakei. Sie wird später von der weltweiten Krise getroffen, dafür aber umso länger. Zudem erweist sich die gespaltene Struktur der Wirtschaft angesichts der politischen Spannungen als Nachteil. Professor Manfred Alexander. Der eine Bereich ist Schwerindustrie, basierend auf Kohle, Erz, Maschinenbau und so weiter, Stichwort Škoda, im tschechischsprachigen Bereich. Im anderen Bereich dominiert eine Konsumgüterindustrie, die bis zu hochverfeinerten Gütern geht, wie Musikinstrumente, Christbaumkugeln. Das sind kleine Betriebe oder mittelständische Betriebe. Der Einbruch auf diesem Gebiet ist besonders stark, sodass die Wahrnehmung seitens der Sudetendeutschen ist, dass der Staat bewusst die deutschsprachige Bevölkerung in die Armut gleiten lässt, um sie dann in den Staat besser integrieren zu können. Das führt zu einer Radikalisierung. Oder anders ausgedrückt, Deutschland mit seiner Propaganda, die seit Hitlers Amtsantritt als Reichskanzler auf Aufschwung getrimmt ist, wirkt nun als Beispiel. Da nützt es wenig, dass im Oktober 1933 die Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei im Sudetenland, die Namensähnlichkeit zur NSDAP Hitlers ist kein Zufall, ihre Auflösung bekannt gibt, andernfalls hätte ihr ein Verbot gedroht. Denn fast gleichzeitig ruft der 35-jährige Konrad Henlein eine radikale sudetendeutsche Heimatfront aus. Konrad Henlein, Jahrgang 1898, aus einem Dorf bei Reichenberg, heute Liberec in Nordböhmen. Der Vater ist deutschstämmig, die Mutter hat tschechische Vorfahren. Bankangestellter, Soldat im Ersten Weltkrieg, dann Turnlehrer. Versucht ab 1931 die Turnbewegung politisch zu nutzen. Henlein, Sudetendeutsche Heimatfront, bleibt bis Mitte der 30er Jahre hinter Sozialdemokraten und Kommunisten nur drittstärkste Kraft innerhalb der deutschen Minderheit. 1935 benennt sich die Heimatfront auf behördliche Weisung um in Sudetendeutsche Partei. Henlein ist keine herausragende politische oder menschliche Figur. Er ist auch kein Getriebener, aber er macht sich die verschiedenen Strömungen eigentlich dann zu nutzen. Die Beziehungen zu Hitler und zum Reich sind vor dem Jahr 1937 schwer fassbar. Es ist wie eine Grauzone. Man weiß, es sind Gelder geflossen. Was man aber feststellen kann, ist, im Jahre 37 gibt es einen Brief von Henlein, der sich Hitler geradezu anbiedert als Sprecher dieser deutschen Volksgruppe im Ausland, die bereit ist, im Dienste des Dritten Reiches einzusetzen. Das kleine Licht Henlein spielt Hitler lediglich in die Hände. Zwar bringt dieser das Rheinland und Österreich früher unter seine Kontrolle als das Sudetenland. Politisch wie geostrategisch sei die demokratische Tschechoslowakei dem Diktator jedoch schon aus grundsätzlichen Erwägungen länger ein Dorn im Auge gewesen, meint Professor Alexander. Es kommt zu einer entgegengesetzten Grundhaltung, in dem in Deutschland eine Diktatur eingerichtet wird, während in der Tschechoslowakei eine Demokratie ist, die auch Zufluchtsort wird für verfolgte Demokraten, Sozialdemokraten, Kommunisten. Das ist der eigentliche ideologische Gegensatz. Und der Blick auf die Landkarte, der eben zeigt, dass dieses Land Tschechoslowakei in dem angestrebten Großdeutschland ein weißer Fleck ist, den man nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch wegen der geografischen Bedeutung nun einzunehmen bestrebt ist. Hier ist das Festsaal des Deutschen Hauses. Der Sender Melnik hat heute zum ersten Male die Aufgabe übertragen bekommen, eine Kundgebung der NSDAP. Eine Radioübertragung vom Frühjahr 1939. Das berüchtigte Münchner Abkommen vom Herbst des Vorjahres ist bereits überholt. Die Tschechoslowakei hat durch den Vertrag ein Viertel ihrer Fläche und ein Drittel ihrer Einwohner verloren. Gebiet und Bewohner sind als Reichsgau-Sudetenland Deutschland zugeschlagen worden. Aber Hitler fühlt sich durch die erfolgreiche Erpressung der Franzosen und Briten zustimmen ermutigt. Dass die Staatsspitze in Prag wechselt, dass Masaryks Nachfolger als Präsident, Edvard Beneš, ins Exil geht und von dem unpolitischen Juristen Emil Hacha abgelöst wird, hält ihn nicht davon ab, mehr zu verlangen. Mitte März 1939 drängt Hitler die Slowaken zur Gründung eines eigenen, ihm gefälligen Staates. Tags darauf besetzt die Wehrmacht den Rest des Landes. Der Rundfunk gaukelt Feststimmung in Prag vor. Wir können jetzt unsere Schilderung abbrechen und die Führung der Versammlung dann dem Versammlungsleiter, Parteigenossen. Das Schicksal von Tschechen und Sudetendeutschen zwischen 1939 und 1945 ist oft als tragisch beschrieben worden. Das rührt daher, dass hinter der Propaganda Hitlers und Goebbels wenig Substanz steckt, zum Beispiel wirtschaftlich. Man war nach dem Anschluss ärmer, erheblich ärmer als vorher. Die Tschechoslowakei war ein wohlhabender Staat gewesen, das Deutsche Reich damals eben ein schon ausgehungerter Staat. Das heißt, die Stimmung kippt in wesentlichen Bereichen bereits 1939. Sie kippt erst recht mit Beginn des Krieges. Die Vorstellung, dass die Sudetendeutschen gewissermaßen von Altreichsbeamten dominiert worden ist, stimmt nur zum Teil. denn es haben viele Karrieren gemacht, selbst im Protektorat. Man brauchte ja auch Leute, die die Sprache beherrschen, um die Tschechen beherrschen zu können. Diese Bemerkung des Mitteleuropa-Historikers Alexander zielt auf die Beteiligung der Sudetendeutschen an der Besatzung im Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Es ist der dunkelste Teil der sudetendeutschen Geschichte vor 1945. Denn dieses überwiegend von Tschechen bewohnte Territorium betrachtet das NS-Regime praktisch als Kolonie und beutet es auch mit Hilfe sudetendeutscher Beamter rücksichtslos aus. Wird bekannt gegeben, im Zuge der Verhandlungen nach den Mördern des SS-Obergruppenführers Heydrich. Obwohl nominell noch eine tschechische Regierung existiert, haben Männer wie der gefürchtete Reinhard Heydrich die Macht in Prag. Als dieser 1942 von tschechischen Widerstandskämpfern ermordet wird, verkündet der Rundfunk die brutale Vergeltung der Deutschen. Wie zum Beispiel die Austilgung des Dorfes Lidice und seiner Bewohner. Auch in anderen Städten und Gemeinden gehen die Deutschen rücksichtslos vor, um ihre Besatzungsherrschaft zu sichern. In größtem Ausmaße. Weiter teilen wir Folgendes mit. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 10. Juni 1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Wosatka Ladislav, technischer Bezirksoberverwalter. Insgesamt lässt sich der Widerstand der Tschechen jedoch nicht mit dem in anderen Gebieten Mittel- und Osteuropas vergleichen. Vielmehr herrscht in Böhmen und Mähren eine Atmosphäre, die Manfred Alexander als resignative Ruhe umschreibt. Das bedeutet, dass man mitmachte, wo man musste. Das bedeutet auch Repressalien. Das bedeutet, dass eben viele zum Arbeitseinsatz ins Reich verschleppt worden sind. Es bedeutet aber auch, dass man in ganz geringem Maße nun Widerstand geleistet hat. Widerstand, vergleichbar dem in Polen, ist für Böhmen nicht nachweisbar. Etwas, was dann auch als aufgestaute Gefühle dann eine Rolle gespielt hat bei den Vertreibungen und bei der Rache an der deutschsprachigen Bevölkerung nach Kriegsende. Das spielt an auf die Vertreibung der deutschsprechenden Bevölkerung aus ihren Siedlungsgebieten bei Kriegsende 1945. Auch Johanna Anderka und Johanna von Herzogenberg gehören zu jenen Millionen, die ihre wenige Habe packen müssen, Zwangsarbeit leisten und dann mit Zügen oder zu Fuß Richtung Westen geschickt werden. Am 8. Mai 1945, als die Wehrmacht kapituliert, ist das für Johanna von Herzogenberg, die den Tag 21-jährig in Prag erlebt, nicht vorstellbar. Wir hatten uns so gegenseitig befragt, unseren Buchhändler, den Herrn Lerche. Na ja, das wird halt so sein wie 1918. Ein bisschen Wirbel, eine Woche lang, und es wird sicher sehr unangenehm sein. Na, dann wird es schon wieder weitergehen. Und so dachten wir alle. Dann war Mitternacht, dann war das Glockengeläute und Frieden, und wir fielen uns alle in die Arme und haben geweint und waren dankbar, dass es nicht mehr schießen würde. Und am 9. wurden wir dann abgeholt, die Deutschen. Und dann begann die andere Sache.